Die neue Zeit. Sie fliegt vorbei, steht nicht still, alles verschwommen. Noch bevor wir klar sehen, ist alles verändert. In dieser Einsamkeit haben wir es uns angewöhnt, wegzuschauen. Mühe, Regung, uns fehlt die Kraft. Die Zeit? Ist unser Leben zu kurz, diese kleine Weile zu spenden? Wir geizen. Mit Geld, Zeit, mit Blicken abseits unseres Weges. Wir überlegen, was es uns zu bringen vermöge. Kein Profit, kein Blick zu viel. Kühle Berechnung. Das ist sie, die neue Zeit.